Ein Sprecher der Demokratischen Juristenvereinigung Koreas gab am 22. Juni eine Stellungnahme ab im Zusammenhang damit, dass in Südkorea nach wie vor das drakonische Gesetz aus der Konfrontationszeit schaltet und waltet und schreckliche Repressalien gegen die Demokratie und Wahrheit verübt werden. Darin hieß es: Vor kurzem eröffnete die südkoreanische Justizbehörde im höheren Gericht Seoul von Südkorea das letzte gerichtliche Verfahren der Berufungsinstanz gegen einen Einwohner, der die Beiträge zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdosan ins Internet gestellt und auf der Landesvereinigung durch die Zusammenarbeit mit dem Norden bestanden hatte. Beim Verfahren wurde der Angeklagte wegen des Verstoßes gegen das berüchtigte Sicherheitsgesetz zum 5-jährigen Zuchthaus verurteilt. Und zuvor am 13. Juni wurde auch ein Fahrer, der in der Zeit des Bakun-Regimes unter dem Verdacht der Spionage für den Norden angeklagt und festgenommen worden war, durch allerlei erfundene Beschuldigungen zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Diese faschistischen Gewalttaten der südkoreanischen Behörden sind unverzeihliche Herausforderungen gegen die südkoreanische Bevölkerung, die die Gerechtigkeit und das Gewissen wertschätzt und nach einer neuen Politik und einem neuen Leben strebt, sowie eine anachronistische Handlung, die der Zeit Tendenz zur nationalen Versöhnung und Einheit, Zusammenarbeit mit dem Norden und Landesvereinigung zuwiderläuft. Es erinnert an die wahnsinnige Kampagne der Regimes von Ri Myung-bak und Park Geun-hye zur Säuberung der pro-nordkoreanischen Kräfte, wobei diejenigen, die für die Souveränität, Demokratie und Landesvereinigung eintraten, ausnahmslos kriminalisiert und rücksichtslos bestraft wurden. Die unaufrichtige, doppelzüngige Handlung der südkoreanischen Behörden, die einerseits von der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen reden und sich andererseits mit den tollwütigen Repressalien gegen die Stimmung für Zusammenarbeit mit dem Norden und der Landesvereinigung beschäftigen, bedeutet eine offene Leugnung des Nordens und eine offene Erklärung des Willens dazu, wie die konservativen Regimes den Kurs auf die innerkoreanische Konfrontation einzuschlagen. Die Abschaffung des gegen die Menschenrechte und die Landesvereinigung gerichteten Sicherheitsgesetzes ist die einmütige Forderung der ganzen Nation und der Völkergemeinschaft. Wenn die südkoreanischen Behörden wirklich die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und der Landesvereinigung wünschen, sollen sie sich von der bösartigen Konfrontationspolitik der Bakune-Clique entschieden und klar distanzieren, das verfluchte Sicherheitsgesetz, ein drakonisches Gesetz aus der alten Zeit, abschaffen und die ungerechterweise festgenommenen und bestraften patriotischen Persönlichkeiten, die für Landesvereinigung eintraten, sofort freilassen. Falls sie der Zeit Tendenz und dem Volkswillen zuwider gegen die Gerechtigkeit und Wahrheit vorgehen und weiterhin unvernünftige antinationale Handlungen verüben, werden sie von der ganzen Nation verflucht und verurteilt.